Mit dem aggressiven Kolonialismus der Europäer in Afrika erhielten frühe PR-Berater wie Atsurara entsprechende Aufträge, die Ordnung der Dinge zugunsten der Europäer zu beschreiben. Für Kendi spielte der Portugiese eine entscheidende Rolle. Und so behaupte ich, dass er der erste Artikulator rassistischer Ideen war. Und damit er rassistische Ideen artikulieren konnte, musste er im Grunde all die verschiedenen ethnischen Gruppen, die Prinz Heinrich versklavte, zu einem Volk zusammenfassen und dieses Volk dann als minderwertig beschreiben. Obwohl er nicht notwendigerweise so viel über das Weißsein sprach, schuf er das Schwarzsein. Diese Erfindung konnte auch später in der Aufklärung mit ihren immensen geistig-moralischen Fortschritten nur sehr langsam entlarvt werden. Immanuel Kant selbst schrieb Ende des 18. Jahrhunderts noch von vier Rassen: Weiße, Inder, Schwarze und Amerikaner. Sie würden sich in Hinblick auf Fleiß, Vernunft, Begabung und die Fähigkeit, Kultur hervorzubringen, unterscheiden. Nur die Rasse der Weißen sei zu voller Zivilisation imstande. Später verurteilte Kant zwar koloniale Eroberung und Sklaverei, doch bleibt er stellvertretend für eine ganze Ära an Gelehrten, denen die eigenen Widersprüche kaum auffielen. Und El Mafalani konstatiert, es ist bezeichnend und folgenschwer, dass zeitgleich und von denselben weißen europäischen Denkern zwei Konzepte entwickelt wurden. Auf der einen Seite der Humanismus und die Vorstellung von der Vernunft und der Freiheit des Menschen, sowie auf der anderen Seite die qualitative Abstufung der Menschen in Rassen, die mit einer Entmenschlichung eines Großteils der Menschheit einherging. Dem aufgeklärten Menschen der neuen Zeit wurde als Antagonist der vormoderne oder wilde Mensch der unaufgeklärten Stufen gegenübergestellt. Mit dem weiteren pseudowissenschaftlich-biologisch erforschten Rassismus, man denke an die Schädelvermessungen durch deutsche Forscher noch Anfang des 20. Jahrhunderts, entstand ein anschließendes Narrativ, das weitere globale Ungerechtigkeit legitimierte.